The Lord is so wonderful. Dieu est vraiment merveilleux. Er ist wundervoll. He is great. Il est vraiment grand. Er ist großartig. Amen. Amen. Please believe that he is great in your life. Crois vraiment qu'il est grand dans ta vie. Glaube, dass er wirklich groß ist in deinem Leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He is who you believe he is to you. Er ist das, was du glaubst, was er für dich ist. Et puis Dieu est la personne que tu crois qu'il est. And that's why you know you have so many names. If you look at his name, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Shalom, the God of peace. Peace, Shalom is peace. Jireh, my provider. Mm-hmm. You see all these names. If whatever you believe him, if you believe he's small, he will be small in your life. Und deswegen hat der Herr auch viele Namen und wir können ihn nach vielen Namen benennen. Beispielsweise der Herr mein Versorger, der Herr mein Retter, der Herr mein Friede. Und so klein wie du den Herrn machst, wird er auch klein bleiben in deinem Leben. Und je größer du den Herrn machst, so wird er auch groß sein in deinem Leben. Praise the Lord. Et on doit savoir que Dieu a beaucoup de noms différents. Par exemple, on appelle Dieu aussi Jéhovah Jireh, ou bien on appelle aussi Yahweh. Donc ça a des significations différentes. Donc ça montre aussi qu'il est notre paix, il est notre joie, et puis il est notre soutien. Et puis on doit savoir que la façon comment on voit Dieu, c'est comme ça, il sera aussi pour nous. The Bible calls him the Almighty God. Die Bibel nennt ihn den allmächtigen Gott. Et la Bible appelle Dieu tout puissant. Praise the Lord. Hallelujah. Allow him to be mighty in your life. Und lass zu, dass mächtig wirkt in deinem Leben. Et permet qu'il soit puissant dans ta vie. Allow him to be great in your life. Lass zu, dass mächtig ist in deinem Leben. Permet qu'il soit puissant dans ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. Today we continue with our message which we started on Sunday, the narrow gates. Heute machen wir weiter mit der Botschaft, die wir am Sonntag begonnen haben, und zwar der schmale Weg. Et aujourd'hui on continue avec le message que nous avons commencé le dimanche, et c'est le chemin étroit. Praise the Lord. Hallelujah. Your narrow gates means your vision. Der schmale Weg bedeutet deine Vision. Et le chemin étroit, ça signifie aussi ta vision. Amen. Let Christ be your vision. Lass zu, dass Christus deine Vision ist. Permet que le Christ soit ta vision. If he is your vision. Denn wenn er deine Vision ist, ist es ta vision. The ways that you know your ways will now be narrow. Dann wird dein Weg. It's all about him alone. Dann wird sich dein Weg automatisch schmälern, weil es dir nur noch um ihn geht. Ça signifie que tes chemins vont devenir étroits parce que pour toi, il s'agit seulement de Jésus-Christ. Allow the truth to be your vision. Lass zu, dass die Wahrheit deine Vision ist. Et permet que la vérité soit ta vision. Allow the truth to be your that narrow gate. Lass zu, dass die Wahrheit dieser schmale Weg ist, auf dem du dich befindest. Et permet que la vérité soit le chemin étroit dans lequel tu te trouves. That you use to detect everything. Der to prove everything. Dieser schmale Weg, diese Wahrheit, mit der du alles prüfst und die alles bestimmt in deinem Leben. Parce qu'à travers la vérité et le chemin étroit, tu peux tout juger et examiner. Please let Christ be your vision. Bitte lasst zu, dass Christus eure Vision ist. S'il vous plaît, permettez que le Christ soit votre vision. Because vision defines your what to do in life. Denn die Vision, die du hast, definiert und beeinflusst das, was du im Leben tust. Parce que ta vision va toujours influencer la chose que tu vas faire dans ta vie. Amen. You know, it's like in the natural world, when somebody have a vision that is going to be a doctor, you know everything. You become narrow. The focus. You can see any other thing coming. He knows that it's not on that line. Take it out. That's how we are to allow Christ to be that narrow gate. Amen. Und wir sehen das auch in der natürlichen Welt, hier in dieser irdischen Welt, dass wenn eine Person eine Vision hat, beispielsweise, was sie in der Zukunft werden möchte, dann wird diese Person alles in die Wege leiten, was sie näher an diese Vision heranführt. Wenn sie beispielsweise ein Arzt werden möchte, wird sie alles tun, um dieses Ziel des Arztwerdens am Ende zu erreichen. Und alles, was gegen diese Vision spricht, wird sie aus ihrem Leben herausziehen. Und genauso sollten wir Christus so sollten wir Christus sehen als unsere Vision, dass alles, was außerhalb von Christus ist, dass wir es aus unserem Leben herausziehen. Et même au monde, on peut voir les gens qui veulent, par exemple, devenir des docteurs. eux aussi, ils ont une vision, ils ont des rêves. Ça signifie que tout, toute chose qui dérange leur vision, ils vont toujours se séparer de cette chose. Et c'est comme ça, nous, on doit être avec le Christ, on doit être concentré, quand même le monde est aussi concentré s'ils ont des rêves ou bien des buts dans leur vie. Praise the Lord. Amen. Because vision gives you your address. Denn deine Vision gibt dir deine Adresse. Parce que ta vision te donne ton adresse. Amen. Amen. Gives you your permanent address. Sie gibt dir deine permanente Adresse, deinen permanenten Aufenthalt. Ça te donne ton adresse qui est permanent. It helps you to know where you are going. Denn deine Vision hilft dir zu sehen, wohin du abzielst. Et ta vision va t'aider de voir où tu veux aller dans and everyone knows where you are going once they know your vision. Und sobald Menschen von deiner Vision wissen, wissen auch alle Menschen, worauf du abzielst. Et dès que le monde connaît aussi ta vision, c'est là aussi ils vont savoir où est-ce que toi-même tu pars. And once Christ is your vision and people know about it, they know that it is all about Christ in your life. Und wenn Christus deine Vision ist und den Menschen auch bewusst ist, dass Christus deine Vision ist, dann wissen diese Menschen auch, dass es dir nur um Christus geht und dass du darauf abzielst. Et si les gens savent qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ pour toi, puis ils voient aussi tes actions, là ils vont aussi voir la direction dans laquelle tu pars. They know your address. Sie kennen deine Adresse. Les gens connaissent ton adresse. If they know your vision. Wenn sie deine Vision kennen. Si, ils connaissent aussi ta vision. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. They know you by Christ's name. Sie kennen dich anhand des Namens von Christus. Ils te connaissent à travers le nom de Jésus-Christ. They know his name, which is your name. Sie kennen seinen Namen, was gleichzeitig auch dein Name ist. Ils connaissent son nom, qui est aussi ton nom. Amen. Amen. Again, we live by our address. Und wir leben nach unserer Adresse. Et encore, on vit par notre adresse. Amen. Amen. We live by faith. Wir leben nach dem Glauben. On vit par la foi. That faith is our address. And people, they all know you. They hardly call your name without saying Jesus. Und dieser Glaube ist unsere Adresse und auch den Menschen ist es bewusst, denn sie erwähnen niemals deinen Namen, ohne den Zusammenhang von Jesus zu setzen. Et cette foi, c'est ton adresse, parce que les gens, quand ils parlent de ton nom, c'est presque impossible de ne pas parler de Jésus-Christ. They know your address, which is all about Christ Jesus. Sie kennen deine Adresse und wissen, dass es dir nur noch um Christus Jesus geht. Ils connaissent ton adresse et puis ils savent qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ dans ta vie. Your vision shows you your destination. Und deine Vision zeigt dir auch deine Bestimmung. Et ta vision te montre aussi ta propre destination. And also that is the very place we get our words from, which is destiny. Und daher kommt stammt auch das Wort Bestimmung ab. Destiny. Also im Englischen Destiny, das Ziel und Bestimmung, aber ja, das kannst du nicht auf dem Deutschen so übertragen. Also im Englischen ist Destination sowie Ziel und Destiny leitet sich daraus ab, was Bestimmung auf Deutsch heißt. Et ta destination est toujours connectée avec ton but et avec ta destinée. Amen. Your vision means your destiny. Deine Vision bedeutet deine Bestimmung. Et oui, ta vision et ta destination. And if Christ is our vision, it means Christ is our destiny. Und wenn Christus unsere Vision ist, dann ist Christus gleichzeitig auch unsere Bestimmung. Et si le Christ est ta vision, ça veut dire que c'est lui-même et aussi ton but. Amen. Ta destination, tu veux être à la fin. Praise the Lord. Amen. Remember again, our vision is our destiny. Erinnert euch daran, dass unsere Vision unsere Bestimmung ist. Et vous devez savoir que notre vision est notre destin. It means what you are in life, what you are going to become in life. Das heißt, das, was du im Leben sein wirst, das, was du im Leben erreichen wirst. Donc ça signifie la chose que tu veux être dans la vie, les choses que tu veux recevoir dans la vie. And if our vision is Christ, it means our destiny is Christ. Und wenn unsere Because vision means destiny. Und wenn unsere Vision Christus ist, dann bedeutet es, dass unsere Bestimmung gleichzeitig auch Christus ist, weil Vision und weil Vision gleichzeitig auch Bestimmung bedeutet. Ça signifie aussi que si Jésus-Christ est ta vision, Jésus-Christ est aussi ton destin. Praise the Lord. Hallelujah. Let Christ be your destiny. Lass zu, dass Christus deine Bestimmung ist. Et permet que Jésus-Christ soit ta destination. Because your destiny is either Christ or Satan. Denn deine Bestimmung ist entweder Christus oder der Satan. Parce que ta destination est soit Jésus-Christ ou le diable. No matter how good in the natural in this world your destiny, you know, your destiny, your vision is. No matter how big or how great it is, if it is not Christ, it's Satan. Egal wie groß und wie friedlich und wie gut deine Vision in dieser irdischen Welt sein mag, wenn es nicht Christus beinhaltet, dann ist es der Teufel, der deine Bestimmung ist. Et n'importe comment ta vision semble, même si c'est bien pour le monde naturel, si ça vient pas de Jésus-Christ, là c'est mauvais devant les yeux de l'Éternel. Praise the Lord. Alleluia. What is your plan for your children? Was sind deine Pläne für deine Kinder? Et qu'est-ce que sont tes plans, tes projets pour tes enfants? What is your vision for them? Was ist deine Vision für sie? Qu'est-ce que sont tes projets pour eux? Allow that vision to be Christ Jesus. Lass zu, dass diese Vision Christus Jesus ist. Et permet que ta vision soit Jésus-Christ pour eux. Even your grandchildren. Oder auch deine Enkelkinder. Et même tes petits enfants. What are you going to leave behind for them? Was wirst du ihnen zurücklassen? Et qu'est-ce que tu vas laisser pour eux, pour tes enfants? Allow Christ to be their inheritance. Lass zu, dass Christus ihr Erbe ist für Permet dich. Permet que Jésus-Christ soit leur héritage. Amen. Amen. If you look at David and Solomon, it was all about God. Amen. He never mentioned anything wealth. When he was about to go, that's David. It was all about, don't allow him to leave your heart. Wenn wir uns beispielsweise die Beziehung von David und Salomo angucken, also eine Vater-Sohn-Beziehung, ging es David ebenfalls auch nur darum, dass Salomo nicht den Herrn widersagt, dass Salomo immer an den Herrn gedenkt und dass er nicht zulässt, dass der Herr aus seinem Leben verschwindet. Nur das war sozusagen sein Erbe an ihn. Ici, par exemple, on voit la relation du roi David avec Salomon, par exemple. On peut voir qu'après, quand David était proche à la mort, il n'avait pas envie de laisser, la richesse naturelle pour Salomon, mais il disait, ne permets pas que l'Éternel quitte ton cœur. Donc, il a laissé Dieu, le Christ, comme héritage pour Salomon. Amen. Amen. Allow your children, to inherit Christ. Amen. Lass zu, dass deine Kinder und auch deine Kinder. That is all you live for them is just wonderful. Amen. If even there is no money, there's no is even debt. What this will call debt. Amen. Amen. Leave Christ for them. Help them to inherit Christ. Lass zu Amen. Oder sorg dafür, dass deine Kinder und auch deine Kindeskinder von dir Christus erben und auch nur Christus allein. Und es ist egal, wie es von außen her aussieht. Selbst wenn sie am Ende verschuldet sein mögen oder selbst wenn es weltlich gesehen für sie schlecht aussieht, solange du ihnen als Erbe Christus hinterlässt, haben sie alles, was sie brauchen. Et permet que l'héritage de tes enfants et même les enfants de tes enfants soit Jésus-Christ. Même si tu as les dettes naturellement, ce n'est pas grave parce que tu as laissé Jésus-Christ pour eux, puis c'est ça la chose plus importante. No money can save you. Denn kein Geld kann sie retten. Parce qu'aucun argent peut le sauver. No amount of houses you live for them, they inherit from you, can be their savior. Keine Anzahl an Häusern, die du ihnen hinterlassen könntest, könnte sie retten und könnte zu ihrem Retter werden. Et aucune maison peut sauver tes enfants, n'importe combien de maisons tu as dans ce monde, ça va pas les aider. Amen. I can remember there was one musician, a lady that died some time ago. Left millions upon millions for the only daughter. And it was just, I don't know how many years. This child is also dead. You can see that there is nothing without Christ. Live life, help them to inherit life and not death. Und ich erinnere mich an eine Sängerin, die gestorben ist und als Erbe die ihrer einzigen Tochter sehr viel Vermögen hinterlassen hat und sehr viele Häuser und sehr viel Reichtum hinterlassen hat. Aber das hat der Tochter nämlich nichts genützt, weil sie nach einigen Jahren oder nach einigen Monaten ebenfalls verstorben ist. Und das zeigt uns, dass dieser ganze Reichtum dieser Welt, die überhaupt gar nichts nützt, das Einzige, was wichtig ist und das Einzige, was dir auf Ewigkeit nützt, ist, dass du Christus hast. Und lass zu, dass deine Kinder und deine Kindeskinder von dir Christus allein erben. Par exemple, il y a aussi une musicienne qui, après sa mort, elle a laissé même des millions pour sa fille, pour ses enfants en général. Et après quelques mois, même cet enfant est aussi mort, elle ne pouvait rien faire avec cet argent. Donc ça montre que tu dois vraiment permettre que tes enfants ont Jésus-Christ comme héritage. We still labor. We still fight. We labor and we fight. We fight the good fight of faith. Amen. Amen. For us and for our children and our grandchildren. Und wir arbeiten und wir kämpfen dennoch, aber wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, und zwar für unsere Kinder und für unsere Kindeskinder. On doit savoir que jusqu'aujourd'hui on travaille puis on se bat toujours, mais c'est le bon combat de la foi. Praise the Lord. Pour nos enfants. Amen. Destiny dictates your decisions. Deine Bestimmung beeinflusst auch deine Entscheidungen, die du triffst. Parce que ta vision, bien disant, ton destin, ça va aussi influencer des décisions. Amen. It means life becomes simple. Das bedeutet, das Leben and easy for you. Wird für because dich you don't have just one thing, Christ. And not many things that you don't even know. There are some you don't even know anything about. Und wenn Christus deine Bestimmung ist, dann bedeutet das, dass das Leben für dich gleichzeitig auch vereinfacht wird, weil es dir nur noch um eine Sache geht, nämlich um Christus und nicht um tausend Sachen gehen und du hast nicht tausend Sachen in deinem Kopf, sondern deine Konzentration ist nur noch auf Christus. Et si seulement Jésus-Christ est ta vision dans ta vie, là la vie devient aussi plus facile pour toi parce que tu n'as pas de charge, tu vois seulement Jésus-Christ et puis c'est lui la seule personne que tu vois dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Again, remember the narrow gate and the single eye. Erinnert euch an die schmale Pforte und dieses Auge, das auf eine Richtung gerichtet ist. Et rappelez-vous encore au chemin étroit et à l'œil qui est seulement concentré à Jésus-Christ, qui voit seulement Jésus-Christ. Amen. You know, if someone offers you something and it doesn't, you know, fit that narrow gate, it can never go through. Amen. It is so easy for you to say no. Because you know that it is him alone. This is not my vision. This is not the truth. This is not Christ. It is easy, very easy for you to say no to whatever Satan wants to bring to you. Wenn eine Person dir beispielsweise ein Angebot machen würde oder etwas sagen würde oder versuchen würde, dir irgendwas zuzureden und du weißt, dass das, was gesagt wurde, diese Worte überhaupt nicht übereinstimmen mit der Vision, die du hast, dann würde es dir leicht fallen, diese Sache abzudanken und Nein zu dieser Sache zu sagen und die Sache zu rejecten, was diese Person gesagt hat, weil du weißt, dass es überhaupt nicht übereinstimmt mit der Vision, die du hast und mit dem Weg, auf dem du abzielst. Et si, par exemple, le diable, ou bien disons même une personne normale, t'offre, par exemple, quelque chose qui ne marche pas, ne passe pas avec ta vision, là, ça va être vraiment facile pour toi de dire non, parce que tu sais que ta vision est seulement Jésus-Christ, puis toute autre chose qui ne marche pas avec Jésus-Christ, tu ne veux même pas la voir, ça ne va pas être une tentation pour toi. Amen. Amen. Even in the natural world, you can see, if you see people that have vision, they are not here. They don't go up and down. They just straight. Amen. They don't see somebody selling tomato and they just jump in. They see somebody selling wood because it's giving them money, they jump in. Or somebody selling house, they jump in. Because they have vision. Even in the natural world, how much more God children? If Christ is only the vision that we have. Und wir sehen dieses Prinzip auch in der irdischen Welt hier, wenn die Menschen eine Vision haben. And it helped them a lot. Those the natural people, amen. And because most of them, they are able to get to their sphere. Und wir sehen dieses Prinzip auch hier in der irdischen Welt, wenn die Menschen eine Vision haben und so fokussiert sind, diese Vision zu erzielen, dann werden sie nicht auf jedes x-beliebige Angebot draufspringen, weil sie wissen, dass es nicht übereinstimmt mit der Vision, mit dem Ziel, was sie haben, wo sie irgendwann mal in der Zukunft sein wollen. Und das hilft ihnen auch, sich so zu fokussieren, weil sie dann dadurch auch schneller an ihr Ziel gelangen. Und wie viel mehr sollten wir Kinder Gottes dieses Prinzip begreifen, dass wenn es uns nur um Christus geht, dass wenn nur Christus unsere Vision ist, dass wir alles andere ablehnen, was gegen Christus ist. Et si, par exemple, on voit même les gens naturels, eux, ils ne sont pas toujours agités quand ils voient des choses. Ils ne sont pas agités quand ils voient les gens vendre des tomates parce que ça amène beaucoup d'argent, mais qu'ils vendent des vendent des bananes parce que ça amène beaucoup d'argent. Non, si ils ont leur propre vision, ils restent avec leur vision, puis ils sont disciplinés. Et puis très souvent, on peut voir comment ils arrivent même dans leur destination parce qu'ils ont leurs yeux sont seulement concentrés sur une chose, puis pas sur les choses des autres gens parce que ça n'appartient pas à eux. Amen. You know, those in the natural world, they know how to be focused in whatever and look for it with all their strength. They're God's children. Jesus says, you know, he says sometimes the children of darkness, they are more intelligent than the children of the so-called light. Because they know what they are doing. They know that any distraction will take them out of the line. Und wir können sehen, wie fokussiert und wie diszipliniert die Menschen dieser Welt sind, wenn es darum geht, ihre Vision, ihre Ziele zu erreichen, dass sie wirklich gewillt sind, sich zu fokussieren und nichts zuzulassen, was sie sozusagen von diesem Weg abbringt, den sie erzielen wollen. Aber so oft haben Kinder Gottes Probleme damit, sich nur auf Christus zu fokussieren und sich nicht ablenken zu lassen von all dem, was gegen Christus spricht. Et puis même Jésus-Christ, il a dit dans la Bible que les enfants du ténèbre sont même plus intelligents que les enfants de la lumière parce que si les enfants du diable sont concentrés sur quelque chose ou ils ont un but, là ils restent avec ça, ils font tout pour avoir ce but. Mais nous les enfants de Dieu, nous sommes lents avec notre vision. Praise the Lord. Alléluia. Let's go to Luke 16. Wir lesen Lukas 16. On va lire Luc 16. Because of time, we just read verse 8. Lukas 16, Vers 8. Luc 16, verset 8. Amen. Amen. You read this, please. You can see Jesus, you know, he prays somebody that is of this world. Amen. Und wir sehen hier, dass der Herr jemanden lobt, der aus dieser irdischen Welt kommt. Et on peut voir comment Jésus-Christ, oui, il loue une personne qui vient de ce monde. Amen. And the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Praise the Lord. Hallelujah. They know how to be focused on whatever they are looking for. They got children, the children of light. They don't know how to be focused on Christ alone. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Sie wissen, wie sie sich zu fokussieren haben, wenn sie eine Vision haben. Aber die Kinder des Lichts, Kinder Gottes, haben Schwierigkeiten damit, sich zu fokussieren, wenn es um Christus geht. Et dans verset 8, Jésus-Christ dit, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Donc ça montre que les enfants du ténèbre sont toujours concentrés quand ils ont une vision, mais les enfants de Jésus-Christ sont toujours distraits. Amen. Let us allow Christ to be our vision and let us be very serious with it. Lasst uns zulassen, dass Christus allein unsere Vision ist und lasst uns diese Sache auch ernst nehmen. Sehr ernst. Permettre que Jésus-Christ soit notre vision et puis être vraiment sérieux avec Jésus-Christ. Amen. Amen. If Christ is not your vision, you are out of vision. And it is so tough when anything comes for you to say no. Because it sounds good. It looks good. It looks beautiful. You embrace it. Wenn Christus nicht deine Vision ist, dann läufst du sozusagen außerhalb deiner Vision, außerhalb einer Vision. Und wenn das der Fall ist, dann wird es so einfach für dich sein, jedem Angebot zuzusagen. Und es wird einfach für dich sein, sozusagen alles, was dich anlockt, dass du direkt drauf eingehst, weil du deine Vision sozusagen verloren hast, die eigentlich Christus war. Et si Jésus-Christ est pas ta vision, là tu n'as pas une vision dans ta vie en général, ça montre aussi que tu marches en dehors de ta vision, et ça montre aussi que quand des choses viennent, par exemple, ça va être difficile pour toi de dire non parce que tu n'as pas ta vision qui est Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Once it comes to the kingdom of heaven, we are not born to do everything. Wenn es um das Königreich Gottes geht, dann sind wir nicht dazu geboren worden, um alles zu tun. Et quand il s'agit du royaume des cieux, là, ça signifie que nous ne sommes pas nés pour tout faire dans ce monde. Anything kingdom of heaven is just singular and not plural. You are not born to do everything, but just one thing. Alles in Bezug auf das Königreich Gottes ist singular und nicht in Mehrzahl. Das bedeutet, dass wir dazu geboren worden sind, um eine Sache zu tun und nicht um mehrere Dinge zu verbringen. Et tout qui concerne le royaume des cieux, c'est toujours singulier. Donc, ce n'est pas pluriel, c'est seulement une chose. Amen. And this is to help you also. Amen. It is to help you. It will take pressure of us. Because in the natural, we can see everybody want to do everything. Und diese Tatsache wird dir auch helfen, weil sie wird eine Last von dir wegnehmen, weil in dieser natürlichen, irdischen Welt es üblich ist, dass man versucht, so viele Dinge wie möglich zu erreichen, so viele Dinge wie möglich zu meistern. Et si maintenant tu es conscient de ce fait que tu n'as pas faire tout dans ce monde, tu vas voir comment ça va même enlever des charges dans ta vie, parce que dans ce monde, tout le monde veut toujours faire beaucoup de choses, et c'est ça pourquoi ils sont toujours soit dépressifs ou bien ils sont stressés. Amen. We only have one thought. That's to think of what Christ did for you. That's all. Und wir als Kinder Gottes haben nur einen Gedanken, und zwar daran nachzudenken, was Christus für uns getan hat. Das ist alles. Et nous, comme des enfants de Dieu, nous avons seulement une pensée, puis cette pensée est de penser de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. If anything is coming, know that is distraction. Don't allow it to come in. Und wenn irgendwas dir zustoßen möchte, wenn irgendeine andere Sache irgendwie kommen möchte in deinen Gedanken, dann weißt du automatisch, dass es eine Ablenkung ist, und du denkst an die eine Sache, an die du denken sollst, und zwar an das vollkommene Werk von Christus. Et si quelque chose, ou bien disons, des pensées en dehors de Christ viennent dans ta tête, là tu dois savoir que c'est une distraction, tu dois même pas le voir. Amen. 2 Corinthians 10, please. Talk about our thought, our imagination. Amen. Wir lesen 2. Korinther 10 und sehen, was die Bibel sagt zu unseren Gedanken. Et on va lire 2 Corinthiens 10 et voir ce que Jésus-Christ nous dit sur nos pensées. Praise the Lord. Alléluia. From verse 3, please. 2. Korinther 10, verse 3. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 3. He said, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. It's not about what is outside. Amen. Es geht nicht um das, was außerhalb. Though we are here on earth, it's not about what is outside. Obwohl wir hier in dieser irdischen Welt leben und wandeln, geht es uns nicht um die Dinge dieser Welt, was man mit dem physischen Augen sieht. Verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc ça montre bien que nous sommes ici sur terre, ici dans ce monde. On ne marche pas selon les choses qu'on voit avec notre cinq sens. Amen. Amen. Verset 4 said, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, to the pulling down of the strongholds. The strongholds in your heart, in your mind, in your thought. Amen. Und es geht darum, Festungen zu zerstören, die sich in deinen Gedanken befinden. Verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et puis ces forteresses sont dans tes pensées, dans ton cœur, ou bien, oui, dans ton âme. The stronghold of how I'm going to pass my exam is a stronghold. Und Festungen können beispielsweise auch sein, dass du die Gedanken darüber machst, wie du deine Prüfungen bestehst. Et une forteresse peut par exemple être que tu te fais des soucis comment passer tes examens. Amen. The stronghold of who you are going to marry, how things going to work. You know, what about children? You know what people are so worried about today, everywhere. Jesus, he take no thought for tomorrow. Und die Festung kann alles sein, worüber sich die Menschen heutzutage Gedanken machen. Wie, wann ich heiraten werde, wie es um meine Kinder aussieht, all die Gedanken und Probleme, die man hat. Aber der Herr sagt, sorgt euch nicht um nichts. Die forteresse peuvent être, par exemple, même des soucis sur tes enfants, comment avoir des enfants, ou bien qui marier, comment les choses vont marcher. Ce sont des forteresses. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5 said, casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Mm-hmm. The knowledge, well, just one knowledge of God. Mm-hmm. That is what Christ did for you. That is what you are to meditate on both day and night. Amen. And it's more than enough for everything. Und hier geht es darum, dass wir diese Festungen zerstören, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Und diese Erkenntnis Gottes ist das vollkommene Werk von Jesus Christus, das, was er für dich getan hat. Daran sollst du nachsinnen. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et puis si on lit ce verset, on peut voir qu'il y a seulement une connaissance, et puis c'est la connaissance du Christ. The war is over, but the battle is still in our heart, in our mind. Der Krieg ist zwar in our meditation. Der Krieg ist bereits vorbei und bereits gewonnen, aber die Schlacht befindet sich immer noch in unseren Gedanken und wiederholt sich immer in unseren Gedanken, in unseren Herzen, obwohl der Krieg bereits gewonnen ist. Et on doit savoir que la guerre est déjà gagnée, mais le combat se trouve toujours dans nos pensées, dans nos raisonnements et dans notre âme. Amen. Remember when Jesus was born, there was joy in heaven. The angels, they were all singing and dancing and saying there's no peace between God and man. The war is over. Amen. But you know, the battle, the stronghold is still in people's mind. Yeah. The way we have been taught, everything, they are still there. We should allow them to go. One thing is to be focused on Christ and allow him, you know, what he did for you. How he loves you is more than enough for that victory for you. Amen. Erinnert euch an die Geburt von Jesus Christus. Da gab es Freude im Himmel. Der Himmel hat sich erfreut, weil sie wussten, dass der Krieg gewonnen ist durch diese Geburt von Jesus Christus. Aber die Schlacht befindet sich oftmals immer noch bei uns in unseren Gedanken, in unseren Herzen. Und diese Schlacht befindet sich in unserer Seele, die erneuert werden muss mit dem vollkommenen Werk von Jesus Christus. Denn diese eine Sache, die wir tun sollen, ist an sein vollkommenes Werk gedenken und darüber nachsinnen. Et rappelez-vous à la naissance de Jésus-Christ, quand il est né, il y avait la joie aux cieux, et puis les anges ont loué l'Éternel parce qu'ils ont dit qu'il n'y a plus, il n'y a plus la guerre entre Dieu et l'homme. Mais le combat se trouve toujours dans notre pensée, nos pensées, notre âme, et puis on doit vraiment permettre que toutes ces choses-là quittent notre vie parce que la guerre est déjà finie, est déjà gagnée. Praise the Lord. Hallelujah. I bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't allow Satan to inject anything into your heart. Amen. Amen. Because one thing you have to allow to be there is how the Lord loves you. Amen. If you are the only one here, you know, sometimes we think that it's because we are many, that is why he came. No. If you are the only one that is on earth, he could have still come to save you. That alone, you know, sometimes when people are many, people don't, that joy is not so much. When you see that somebody is doing something because of you, you will know that it's strong. Amen. Und in Vers 5 lesen wir auch, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen sollen zum Gehorsam gegen Christus. Deswegen lass nicht zu, dass der Teufel dir Gedanken initiiert in dein Herzen oder in deiner Seele, die nicht von Christus ist, sondern gedenke nur an die eine Sache, und zwar an sein vollkommenes Werk, dass er gekommen ist und alles vollbracht hat und den Krieg gewonnen hat. Und denk dir nicht, dass er gekommen ist, weil wir so viele Menschen hier auf der Erde sind. Selbst wenn du der einzige Mensch hier auf der Erde wärst, wäre er trotzdem für dich persönlich gekommen, und er ist für dich persönlich gekommen, weil oftmals ist es so, dass man sich denkt, okay, die Sache ist passiert, weil es viele Menschen betrifft, und es hat einen anderen Effekt, weil man sich denkt, okay, es geht darum, weil wir viele Menschen waren. Aber wenn du dir darüber nachsinnst, dass Christus für dich individuell, für dich persönlich gekommen ist, dann wird deine Freude groß sein, weil du weißt, dass er für dich diese Sache getan hat, und nur darum sollst du, und nur daran sollst du nachsinnen. Et verset 5 nous dit encore « Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Et on doit vraiment rejeter toute autre pensée que le diable veut nous mettre dans notre cœur. Parce qu'il y a seulement une chose qui doit être dans notre cœur, et puis c'est le fait que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il est venu, puis il a laissé sa vie pour nous. Et très souvent, nous ne sommes pas vraiment reconnaissants parce qu'on pense que nous sommes beaucoup de gens, et c'est ça la raison pour laquelle il est venu pour donner sa vie. Mais tu dois savoir, même si tu étais la seule personne ici sur terre, il voulait même venir pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. We so much have this attitude that we have so much things to do in life. It is wrong. Wir haben oft die Einstellung, dass wir so viele Sachen im Leben zu tun haben, und das ist eine falsche Einstellung. Et très souvent, nous avons l'attitude qu'on doit beaucoup faire dans ce monde, on doit beaucoup faire dans notre vie, mais cette attitude, c'est faux, c'est mauvais. Amen. Amen. You don't have a lot to do in life. Du hast nicht viel in deinem Leben zu tun. Tu n'as pas beaucoup à faire dans ta vie. Amen. Amen. Even the natural world, if you study the people that have been successful in their life, what man we call success, amen, and eventually become influential, and people know them, they always have just one thing in common. One thing I do. Their focus, their vision. They never depart from that vision. Und selbst wenn wir uns die Menschen, wenn wir die Menschen hier in dieser natürlichen Welt beobachten, die Menschen, die erfolgreich sind, die Einfluss haben, sehen wir auch hier, dass diese Menschen eine Sache tun, und zwar sich ihr Fokus einfach auf diese Vision, auf diese eine Sache setzen, was sie erreichen wollen. Et si on voit aussi les gens qui ont le succès selon ce monde, là on peut voir qu'ils ne font pas beaucoup de choses. Il y a seulement une chose qu'ils font, ils sont concentrés sur leur vision. Ils voient seulement leur vision, puis ils suivent seulement leur vision. C'est ça pourquoi ils ont des succès. Praise the Lord. Hallelujah. These people, if you see them, they are so simple. You see them, amen. Praise the Lord. Hallelujah. And they are so narrow. Amen. How much more God's children? If we allow Christ to be everything, the Alpha and Omega, the beginning and the end, the only thought we have, that peace is just too much. Praise the Lord. Hallelujah. Und wenn wir uns diese Menschen angucken, sehen wir, dass sie sehr einfach gestrickt sind und gar nicht kompliziert sind und sehr einen sehr engen Blickwinkel haben, und zwar all das, was ihre Vision beinhaltet, all das, was in Einklang ist mit dem, was sie erreichen wollen, in Einklang ist mit dem, was sie erzielen wollen. Und wie viel mehr sollte das bei uns der Fall sein, dass wenn Christus unsere Vision ist, dass wir nur unseren Fokus auf ihn haben. Et on doit aussi savoir que la vie de ces gens-là qui ont des succès naturellement, leur vie est vraiment simple, donc ils ne sont pas compliqués parce qu'ils ont seulement une chose, ce qu'ils voient. Et puis si les enfants de ce monde sont comme ça, combien de plus les enfants de Dieu? Si on voit seulement le Christ dans notre vie, on va voir comment tout va être simple et facile. On va pas être on va pas avoir des charges. Praise the Lord. Hallelujah. Even people, and also people in the Bible, Moses, Joshua, Daniel, Abraham, Jesus himself, Paul, Joseph especially. Amen. Even the Old Testament. One thing, they were so focused. Und selbst wenn wir uns in der Bibel die Menschen im Alten Testament beispielsweise anschauen, wenn wir uns Daniel anschauen, Abraham anschauen, Mose anschauen, all diese Menschen anschauen, die im Glauben gewandelt sind, hatten wirklich nur eine einzige Sache, und zwar ihren Fokus auf Christus. Et même si on lit l'Ancien Testament, comme par exemple Abraham, Joseph surtout, ou bien Paul, même Jésus-Christ lui-même, leur vie était vraiment simple. Ils étaient concentrés seulement sur une chose. Amen. So also Peter. Amen. He said we left all. Also Paul, in Philippians 3, he said, one thing I do. Just one thing. And not two things. Don't pursue two rats. Allow it to be just one. That's Christ Jesus. Und auch im Neuen Testament spiegelt sich das wieder, wenn wir uns Petrus beispielsweise angucken, der gesagt hat, Herr, wir haben alles verlassen. Oder auch Paulus, der gesagt hat, eine Sache will ich tun. Und genauso sollten wir eingestellt sein, dass wir sagen, wir laufen einer Sache nach. Wir trachten nur nach Christus und nicht nach zwei Sachen, nicht nach zwei Ratten. Ici, on lit aussi le Nouveau Testament. Même Pierre, il a dit, Jésus-Christ, nous avons tout quitté. Ou bien Paul, il a dit, il y a seulement une chose que j'ai fait, et puis je laisse tout derrière moi, et puis je vois seulement le Christ. Donc on doit arrêter de poursuivre deux rats. Amen. Paul was so disciplined. Paul was so disciplined. Et Paul était vraiment discipliné. Again, Philippians 3. This one thing I do. He was so disciplined. Und in Philippa 3 sagt er, diese eine Sache will ich tun. Das zeigt, wie diszipliniert er war. Et dans Philippiens 3, on peut voir comment il a été discipliné. Il a dit, il y a seulement une chose que je fais. Amen. His focus was so much on Christ Jesus, on one thing, that is Christ Jesus. Sein Fokus war, he left everything. Sein Fokus war so sehr auf eine Sache gerichtet, und zwar auf Christus allein. Und er hat alles verlassen für Christus. Er war in der Lage, alles für ihn zu verlassen. Et sa concentration était seulement sur une chose, puis cette chose a été Jésus-Christ. C'est ça pourquoi elle a été aussi capable à tout quitter et à tout laisser derrière lui. Let's go to 1 Corinthians 15, verse 10. Lesen 1. Korinther 15, Vers 10. On va lire 1 Corinthiens 15, verset 10. Praise the Lord. Hallelujah. 15, verse 10. Mm-hmm. He said, that by the grace of God, I am what I am. And his grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Praise the Lord. Hallelujah. He labored. Amen. Er hat gearbeitet. Viel gearbeitet. Paul dit ici qu'il a vraiment beaucoup travaillé. Amen. You got to get to that very place where you are only living for one thing. Amen. Und du musst an diesen Punkt ankommen, wo du wirklich nur für eine einzige Sache lebst. Et tu dois vraiment arriver dans ce point où tu vis seulement pour une seule chose. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And until you get there, life will never be simple for you. Und solange du diesen Punkt noch nicht erreicht hast, wird das Leben für dich nicht einfach. Et jusqu'à ce que tu n'es pas encore arrivé dans ce point, la vie va être vraiment difficile pour toi, ça va être dur. Amen. And this one thing must be Christ Jesus. Und diese eine Sache muss Christus Jesus sein. Et cette chose doit être Jésus-Christ. Amen. We always know what to do in Christ's kingdom. Und wir wissen, was wir im We always know what to do because it's just one thing. Und im Königreich Gottes wissen wir immer, was wir zu tun haben, denn es ist nur die eine Sache, die wir zu tun haben. Et au royaume de cieux, on sait toujours quoi faire parce que c'est seulement une chose qu'on doit faire. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, naturally, people who discover vision, they live longer, healthier, because they are not in stress. Amen. Amen. They are not up and down, they are not in stress. Naturally. Natürlich gesehen sind die Menschen, die eine Vision für sich entdeckt haben, leben einfacher, sind gesünder, leben ein einfaches Leben, weil sie einfach nicht mehr gestresst sind, sondern einfach fokussiert sind auf diese Vision, die sie erzielt haben oder erreichen möchten. Et naturellement, les gens qui ont trouvé, ou bien, oui, ils ont découvert la vision, ou bien leur propre vision, ce sont les gens qui ne sont pas stressés, mais ils sont seulement concentrés sur leur propre vision. Et puis c'est ça pourquoi ils vivent aussi facilement. Stress comes from not knowing what to do. Yeah. Denn der Stress kommt daher, dass man nicht weiß, was man tun soll. Et le stress, ça vient du fait que tu ne sais pas quoi faire. And a lot of sicknesses and diseases, they come from stress. Und auch viele Krankheiten beruhen auf Stress. Et même beaucoup de maladies sont, oui, basées sur le stress. Know where stress is coming from. I don't know what to do. You know where problem comes, you don't know what to do. But God, children, you know what to do. Amen. Because it's just one thing. Amen. And that one thing is Christ Jesus. Amen. So remember him. Und der Stress ruht oft einher, weil man nicht weiß, was zu tun ist. Aber als Kind Gottes weißt du, was zu tun ist. Das ist eine Sache, die du zu tun hast. Und zwar auf ihn zu ruhen, ihn zu sehen und auf sein vollkommenes Werk nachzusehen. Et si tu es stressé, ça signifie seulement que tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais même pas où commencer avec, avec cette chose. Mais dans la vie du Christ, tu n'es pas stressé parce que ta solution est toujours Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. Again, sicknesses and diseases. Amen. They are coming from stress, mostly. Amen. Mm-hmm. Satanic world love stress. Mm-hmm. It is their music. Once you ask the question, the next thing is stress. Mm-hmm. Satan is the author of stress. Mm-hmm. Und viele Krankheiten sind oft stressbedingt. Wir sehen, dass viele Menschen auch chronische Krankheiten haben können, weil sie so sehr gestresst sind. Und der Stress ist eine Waffe, die der Teufel sehr gerne und sehr oft verwendet. Und wir sehen, dass viele Menschen, sobald man sie anspricht oder sobald man vielleicht tiefer bohrt, dass der zweite Satz, der aus ihnen rauskommt, Stress ist. Und der Teufel nutzt diesen Stress, um viele Menschen einfach zu zerstören. Und du hast savoir aussi que le monde satanique ou diabolique aime aussi le stress parce que le diable est vraiment l'auteur du stress. Si par exemple tu parles avec les gens dans ce monde, tu demandes comment tu vas, ils vont toujours dire qu'ils sont stressés. Le monde stress est toujours dans leur vocabulaire et c'est ça pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit aussi stressé. To be stressed is not normal. It's coming from satanic world. Amen. Amen. Gestresst zu sein ist nicht normal, sondern es kommt aus der satanischen Welt. Et d'être stressé, ce n'est pas normal, ça vient du monde satanique. Remember, it is normal in the natural world that you are stressed. Mm. Amen. Mm. They just see it normal, they normalize it. Everything of Satan, they are not normal. Mm. Und für die natürliche Welt ist Stress was ganz Normales, denn für sie ist es auch üblich, dass sie die Dinge vom Satan normalisieren. Sie normalisieren Stress, sie normalisieren Krankheiten, alles ist in dieser Welt normal. Et on peut voir comment, oui, le stress est normal pour le monde. Pour eux, si tu n'es pas stressé, c'est toi, là, tu ne travailles pas, là, ça signifie que tu n'es pas vraiment actif. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ça, ce n'est pas normal. Hate to use that word, stress. Hasse of Satan. Hasse ist das Wort Stress für dich zu verwenden, denn es kommt vom Satan. Et arrête d'utiliser le monde stress, ça vient du diable. You know, until they are stressed, they don't believe they are walking. Und wenn die Menschen dieser Welt... Until they are stressed, they don't believe they are walking. Die Menschen dieser Welt glauben erst, dass sie wirklich arbeiten, wenn sie auch wirklich gestresst sind. Dann wird ihnen erst klar, dass sie tatsächlich arbeiten, weil der Stress da ist. Et pour le monde naturel, pour eux, tu dois être d'abord stressé pour qu'ils voient vraiment que tu travailles. Si tu n'es pas stressé, là, ils vont dire, bon, tu joues, tu n'es pas sérieux avec ton travail. They are stressed and they want to stress others also. Amen. Die Menschen dieser Welt sind gestresst. Yeah, that is their job. Und erwarten, dass andere Menschen ebenfalls auch gestresst sind. Et eux-mêmes ils sont stressés et puis ils veulent aussi que les autres soient aussi stressés. Amen. They are full of many things. Like Mary and Martha. The story of Mary and Martha. Mary was stressed up. Let's go. We'll go there. Amen. Et en plus. The Bible. Amen. Ja. Und wir können sehen, dass die Gedanken der Menschen voll sind von vielen Dingen, genauso wie am Beispiel von Maria und Martha. Und wir werden auch gleich nochmal in die... Go to Luke 10, please. Wir gehen jetzt dorthin, einmal Lukas 10. Et si on peut comparer aussi cette histoire ou bien cette chose, cette situation avec l'histoire de Marie et Martha dans Luc 10, verset 38. Lucas 10, vers 38. Oui. Luc 10, verset 38. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. From verse 38, let us read. Now it came to pass, as they went, and he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Verse 39. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister had left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Verse 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Is somebody getting something here? Hmm. Verse 42. Verset 42. But one thing is needful. This one thing. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. But one thing is needful. And Mary has chosen that good part. Mm-hmm. We shall not be taken away from her. Praise the Lord. Hallelujah. Martha is like most of us today. Martha verhält sich hier, wie die meisten von uns sich verhalten. Et Martha se comporte comme beaucoup de gens, beaucoup de nous ici. You know, here she was living in assumption. We live in assumption. Und sie hat in Erwartung gelebt. Vermutung gelebt. Et elle vivait dans des assumptions, bien assumptions. Assumption. Yep. Amen. Okay. Amen. You will understand it later. Amen. Amen. You know, praise the Lord. Elle vivait dans des présomptions. Présomptions, oui. If even you do not know the will of Christ for you, amen, to be a teacher, a nurse, a doctor, a lawyer, or whatever he has for you. Mm-hmm. But this one thing is enough for his will for you. Selbst wenn du selbst wenn du nicht weißt, was der Plan des Herrn ist für deine Zukunft, ob du ein Lehrer wirst, ob du ein Arzt wirst, das spielt für dich in erster Linie keine Rolle, weil du diese eine Sache machen sollst, und zwar auf Christus zu schauen. Und diese eine Sache zu tun, ist genug. Et même si tu ne sais pas quoi faire dans ta vie, si tu ne sais pas si tu vas devenir un avocat ou bien un docteur ou bien je sais pas quoi, ce n'est pas grave, parce que même la Bible dit clairement que une chose est nécessaire, puis de connaître Jésus-Christ. Amen. Amen. Even who to marry, what things are going to be in future? You know, you don't know. You might not even know at all. But this one thing you already know, which is Christ Jesus, that Mary chose. It was Mary's choice. Amen. To sit down and listen to Christ Jesus. Und auch wenn du nicht wirklich weißt, was die Zukunft bevorsteht, wenn du heiraten sollst, und vielleicht wird dir der Herr auch diese Sachen nicht in der Zukunft offenbaren, aber eine Sache, die du tust, die eine Sache, die auch Maria hier getan hat, war, auf Christus zu schauen und Christus zuzuhören. Und genau diese eine Sache sollst du tun, und diese eine Sache, die du tust, ist genug. Amen. Et même si tu ne connais pas ton avenir, tu ne sais pas qui tu vas marier, comment les choses vont marcher, quand est-ce que tu vas arriver dans ton but, ce n'est pas grave, parce que la seule chose qui est importante est de connaître Jésus-Christ, puis d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Your focus to be Christ alone. is more than all other things. Die Tatsache, dass dein Fokus auf Christus allein liegt, ist wichtiger als alle anderen Sachen. Et le fait que ta concentration est seulement sur Jésus-Christ est plus grand que toute autre chose. Jesus said we should labor for the meat that never perish. That's John 6. Amen. That meat that never perish is your relationship with Christ. Amen. To be a doctor, a lawyer, whatever it is, they are going to end here. It's just here. World after death is over. But what will follow you to the end? That is the Christ Jesus. And that should be what we labor to have. Amen. In Johannes 6 sagt der Herr, dass wir für die Speise, nach der Speise trachten sollen, die ewiglich währt und nicht nach dem, was hier irdisch bleibt. Denn all diese Sachen, dieser Beruf, den wir angehen, die Kinder, die Ehe, diese ganzen Acker, die ganzen Diplome, die ganzen Sachen, die wir hier auf der Erde erreichen, die bleiben auch hier in der Erde, die nehmen wir nicht mit, aber die eine Sache, dieser Fokus auf Christus, das ist das, was ewiglich bleibt und das ist die eine Sache, die du tun sollst. Das war nochmal der Anfang. Don't labor for the meat. Et ne travaille pas pour la nourriture qui périt, parce que toute autre chose, par exemple ton éducation ou bien ton mariage, tout ça va rester ici sur terre, mais Jésus-Christ est la seule personne qui reste pour toujours. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said, as he is, so are we right now. Mm-hmm. That's his word. Mm-hmm. Christus sagt, so wie ist, so sind auch wir heute. Et Jésus nous dit que tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes aussi aujourd'hui et maintenant. You don't need to be walking for Christ before you are Christ. Mm-hmm. Du musst nicht erst für Christus arbeiten, um bei Christus zu sein. Oder wie Christus zu sein. Et tu ne dois pas d'abord travailler pour le Christ pour être en Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, Martha was, you know, she was walking for Christ. Mm-hmm. Und Martha hat angenommen, dass sie für Christus arbeitet und dass sie diese ganzen Sachen für Christus machen würde, für Christus kochen würde, all diese ganzen Mühen für Christus macht. Et Marthe, par exemple, elle pensait qu'elle travaille pour Jésus-Christ, qu'elle fait tout, elle prépare pour Jésus-Christ, elle sert pour Jésus-Christ. Elle pensait que c'est comme ça qu'elle est en Christ. Again, you don't need to be working for Christ before you are Christ. Mm-hmm. Just like Christ is Christ, no matter if he is walking or not. Mm-hmm. Whatever he's doing, if he's sleeping, he's still Christ. Mm-hmm. It's not because he's walking. He's there for you and me, that's why he's Christ. He's Christ no matter what. Amen. Mm-hmm. Und du musst nicht vorher arbeiten und dich abmühen für Christus, um erst Christus zu sein. Genauso wie Christus einfach nur Christus ist und sich nicht vorher abmühen muss und nicht vorher irgendwas tun muss, um Christus zu sein. Selbst wenn er schläft und selbst wenn du schläfst, bist du und bleibst du Christus. Et seulement, donc, tu ne dois pas d'abord être là pour Christ, mais même pour les enfants de Dieu, pour que tu sois maintenant que Dieu te prend sérieux comme Christ. Ce n'est pas comme ça, parce que même si tu fais tout pour le Christ, ou bien tu travailles pour le Christ, ça ne signifie pas que toi tu es directement en Christ. Même si tu es une personne qui est naturellement paresseuse, tu dors par exemple, mais ta concentration est sur Jésus Christ, le Christ va même considérer sa personne plus que l'autre personne. Praise the Lord. Hallelujah. Again, Martha is like most of us. Martha verhält sich hier wie viele von uns. Et Marthe se comporte comme beaucoup de nous. We live on assumption. Wir leben nach einer Annahme. On vit par des présomptions. Martha has invitation from God. Und Martha, it means Jesus came to visit your house. Und Martha erhielt eine Einladung von Gott und das bedeutet, dass Christus kam, um sie bei sich zu Hause zu besuchen. Et Marthe avait une invitation de Dieu, ça signifie que le Christ est venu visiter Marthe. Amen. Martha assumed he was hungry. Und Martha hat sofort angenommen, dass er hungrig sein wird. Et Marthe avait la présomption que Jésus-Christ a faim. Amen. And that is the problem. most of us have. We know. It's as if we know what God wants. Mm. You don't know what He wants until He tells you what He wants. Mm. Und das ist das Problem, was auch viele von uns haben, dass wir meinen zu wissen, was der Herr braucht, aber what he want us to do. Oder was er von uns möchte, was wir tun sollen, dass wir meinen zu wissen, was wir tun sollen, was der Herr von uns verlangt, aber wir wissen nichts, solange der Herr uns nichts offenbart hat, solange der Herr uns auch nicht gesagt hat, aber wir nehmen an, dass wir es wissen. Et même nous, nous avons aussi très souvent ce problème de penser, on pense de savoir ce que Dieu veut de nous, mais ce que Dieu veut qu'on fasse. Again, we think we know what God wants us to do. Mm-hmm. For example, you know, most religious people today, like Jehovah's Witness, for example, mm-hmm. they believe that they are preaching from one place to another. It's what God wants them to do. Mm-hmm. All He wants you to do is believe me. Und wir meinen sehr oft zu wissen, was der Herr von uns möchte, was wir tun sollen. Beispielsweise nehmen wir als Beispiel die Zeugen Jehovas. Sie meinen zu wissen, dass der Herr von ihnen möchte, dass sie von Haus zu Haus, von Tür zu Tür, von Ort zu Ort stehen und den Leuten dadurch ihre Lehre sozusagen vermitteln. Aber das Einzige, was der Herr möchte, ist, dass sie ihm wahrhaftig glauben. Mhm. Et il y a beaucoup de gens, surtout les religieux comme les témoins de Jéhovah, ils pensent de savoir ce que Dieu veut qu'ils fassent, comme par exemple prêcher aux gens. Ils pensent que quand ils prêchent aux gens, c'est là où ils font la volonté de Dieu, mais ce n'est pas comme ça. Praise the Lord. Hallelujah. Again, these people, the Jehovah's Witness, for example, they go from door to door preaching their religion, but they never submit to Christ. Mm-hmm. Amen. Without submission to Christ Jesus, there's no revelation. And without revelation, the Holy Spirit cannot walk through you. Und wenn wir uns diese Zeugen Jehovas beispielsweise anschauen, dann sehen wir, dass sie von Tür zu Tür gehen und glauben, also von Tür zu Tür gehen und ihre Lehre verbreiten, aber ohne die Wahrheit zu haben und ohne sich der Wahrheit zu demütigen und der Wahrheit zu unterordnen. Und wenn man sich der Wahrheit nicht unterordnet, wenn man sich nicht Christus wahrhaftig unterordnet, gibt es keine Offenbarung. Und ohne Offenbarung wird dir der Heilige Geist auch nicht die Wahrheit die Wahrheit zeigen können, die nämlich Jesus Christus ist. Et les témoins de Jéhovah, eux par exemple, les témoins de Jéhovah par exemple, eux ils partent de porte à porte, puis ils pensent que comme ça ils font la volonté de Dieu, mais ils font toutes ces choses là sans se soumettre à Jésus-Christ. Et si tu es sans soumission, tu n'as pas aussi de révélation. Et sans révélation, tu n'as pas aussi une relation avec le Saint-Esprit qui peut maintenant te révéler la vérité. Et c'est ça pourquoi c'est nul devant les yeux de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. They remain blind. And they want to lead people. Und dadurch bleiben diese Menschen blind und wollen andere Menschen in die Irre leiten. Et puis ils restent aveugles, puis ils veulent même amener aussi les autres gens d'être aveugles. Amen. Mm-hmm. They believe they are their own savior. Sie glauben, what they do is what is going to save them. Sie glauben, dass sie sich selber retten können durch diese Taten, die sie vollbringen, und dass das, was sie tun, sie am Ende des Tages retten wird. Et puis ils pensent qu'ils peuvent oui, ils peuvent se sauver eux-mêmes parce que à cause de leurs œuvres qu'ils font. Amen. Amen. They believe they are whatever they are doing is what is their salvation. They will end up like matter. Und sie glauben, dass das, was sie tun, auf jeden Fall zu ihrer Errettung führen wird, und sie verhalten sich so wie Martha. et puis ils pensent que les choses qu'ils font, donc leurs œuvres, vont les amener au salut, et puis mais à la fin ils vont devenir comme Marthe, ils vont rien recevoir. You know, Martha ended up cooking for God who was not hungry. Und Martha war diejenige, die sich darin befand, für Gott, also für Christus zu kochen, obwohl Christus nicht mal hungrig war, obwohl Christus nicht mal danach verlangt hatte. Et puis Marthe a préparé pour Jésus-Christ, mais Jésus-Christ avait même pas faim. Amen. They keep on doing the job that Jesus did not send them to do. Und diese Menschen machen arbeiten, also vollbringen Dinge, die der Herr ihnen noch nicht mal gesagt hat, was sie tun sollen. Et les gens font des travaux qui ne sont même pas envoyés par Dieu. Les gens font des travaux que Dieu n'a pas dit qu'ils doivent le faire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. John 6 from verse 27 to 29. Johannes 6, Vers 27. On va lire Jean 6, verset 27 à 29. It says, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Verse 28. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Praise the Lord. Hallelujah. 29. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he has sent. Praise the Lord. Hallelujah. He did not say go and preach everywhere. He said, believe me. Believe me, because until you believe me, you cannot work for me. Und Jesus sagt hier nicht, dass sie überall hingehen sollen und überall predigen sollen, sondern er sagt, dass sie an ihm glauben sollen, denn ohne diesen Glauben an ihn werden sie überhaupt gar nichts erst vollbringen können. Les disciples ont demandé que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu, et puis Jésus-Christ n'a pas dit faisait beaucoup de choses, mais il a dit seulement l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, donc Jésus-Christ. The Lord said, believe me. If you refuse to believe me, whatever work you are working, you are not working for me. Der Herr sagt hier, glaub an mich. Aber wenn du dich weigerst, an mir zu glauben, dann ist jede Arbeit, die du tust, nichtig. Amen. Et Jésus-Christ nous dit que croyez en moi, parce que n'importe quel travail tu fais sans me croire, c'est inutile, c'est rien, c'est vanité. He said that is the work of God for us. Und das ist das Werk Gottes für that uns. We believe him. Dass wir an ihn glauben. Et c'est ça l'œuvre de Dieu quand on croit en lui. Amen. But they refuse to believe Christ Jesus. Aber sie weigern sich, Christus Jesus zu glauben. Mais les gens refusent à croire le Christ. And they quote here. Go to Matthew 28. They are always quoting here. Und die Zeugen Jehovas zitieren oft diese Zeile, die wir jetzt gleich lesen werden, in Matthäus 28. Et les témoins de Jéhovah citent toujours Matthieu 28. On va lire aussi maintenant Matthieu 28. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 28, verse 19 and 20. Matthäus 28, Vers 19. On va lire Matthieu 28, verset 19. It says, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. They believe they are obeying this very place. Und sie glauben, dass sie diese Zeilen aus Vers 19 und 20 erfüllen. Et les gens pensent qu'ils obéissent au verset 19 et 20. Praise the Lord. Hallelujah. This very place is not for you until you believe in. Aber diese Verse stehen dir überhaupt gar nicht zu, wenn du nicht an Christus glaubst. Amen. Mais ces versets ne t'appartiennent pas si tu ne crois pas Jésus-Christ. Amen. No one can work for the only true God in the flesh. Denn keiner kann für den wahrhaftigen Gott im Fleisch arbeiten. Mais personne peut travailler pour le vrai Dieu dans la chair. Until you believe him, you cannot do his work and work for him. He cannot go through you to work. Because that work you are going to do, no flesh can do it. Denn solange du nicht wahrhaftig an Christus glaubst, kann er dich nicht nutzen und kann er nicht durch dich arbeiten. Et jusqu'à ce que tu ne crois pas en Jésus-Christ, Dieu va pas travailler en toi et à travers de toi, ce n'est pas possible. Praise the Lord. Amen. If you go to Matthew 10, verse 16 to 20, let's go to Matthew 10, please. Please quickly go there because of time. Matthew 10, from verse 16 to 20. Wir lesen Matthäus 10, Vers 16. Matthew 10, Vers 16. He said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to the council, and they will scourge you in their synagogues, the team. And you shall be brought before governors 18. And kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you 19. Up, take no thought how or what you shall speak, for it shall be given you in that same hour what you shall speak. For it is not you that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Amen. Luke 12, verse 12 said, it's the Holy Spirit will speak through you. Amen. Praise the Lord. Amen. Wir sehen hier, dass es der Geist ist, der durch euch sprechen wird. Und auch in Lukas 12 lesen wir, dass der Heilige Geist es ist, der durch uns sprechen wird. Dans verset 20, on lit, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Pour on l'a aussi écrit dans Lucas. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. No one can work for Christ without Christ walking in you and walking through you. Keiner kann für Christus arbeiten, es sei denn, dass Christus durch dich arbeitet und dich durch seinen Heiligen Geist nutzt. Et personne peut travailler pour le Christ sans que le Christ travaille en toi et à travers de toi. If you also go to Acts 19, let's go there, please. Acts 19. Wir lesen Apostelgeschichte 19. On va lire Actes des Apôtres 19. Praise the Lord. Mm-hmm. Acts 19. Amen. Amen. From verse 1. Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Praise the Lord.